der Mensch nicht so sehr. Moral mit vollem Magen fällt recht leicht. Das Geschwätz von Schauspielern wird immer gleich. Hey Marie, es gibt kein Selbstporträt von dir. Von anderen Menschen umso mehr. Du bist, was du zeigst, heißt das höchste Gebot. So austauschbar, leblos, peinlich, ja so blöd. Hey Marie, lad dir nicht alles auf. Denn selbst die breitesten Schultern sind dafür nicht gebaut. Manche Träne überspielt mangelnden Mut, doch aus deinen spricht nur noch Wut. Und du weißt ganz genau, dass ich lüge, wenn ich sag, dass es mal besser wird. Und du weißt ganz genau, ja du weißt ganz genau, dass es nicht besser wird. Zündet zu gern.